Patronen, dies und das. Macht das ganze Leben keinen Spaß. Geht deine Frau alleine aus und kommt es nächstes Jahr nach Haus und sie sagt, sie hat den Autobus verpasst. Glaub es ihr und begrüße sie als Gast. Dies muss sein und das muss sein, vor allen Dingen Spaß muss sein. Ohne Spaß und ohne dies und das macht das ganze Leben keinen Spaß. Gehst und stundenlang im Regen stehst und siehst deine Süße mit nem anderen Mann, lacht er eins und denke, du kommst auch mal dran. Dies muss sein und das muss sein, vor allen Dingen Spaß muss sein. Ohne Spaß und ohne dies und das macht das ganze Leben keinen Spaß. Auf einen strammen Sohn und erst erfreut den ersten Ton und der Arzt sagt, es wär statt einen zwei. Sei zufrieden, das ist besser nur als drei. Dies muss sein und das muss sein, vor allen Dingen Spaß muss sein. Ohne Spaß und ohne dies und das macht das ganze Leben keinen Spaß. Dies muss sein und das muss sein, vor allen Dingen Spaß muss sein. Ohne Spaß und ohne dies und das macht das ganze Leben.